Telekom Fernsprechkabine Wissmannstraße gegenüber Nummer 13 an Radio Apore. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört ein Hinweis, der hier auf der Ablage und an der Wand des Fernsprechers angebracht wurde, und zwar mit weißem Edding, sofern es sowas gibt, mit der Aufschrift Tokai Terroris Fascis Barbar Cete Nalet et Tece Guru Guru Halka Kati an Kahir Alsun Fasist Token. Ja, ansonsten zur Ausrüstung meiner unmittelbaren Umgebung gehört ein hier auf dem Boden liegendes Papiertaschentuch sowie ein von außen mit Tesacrep angebrachtetes, selbstgedrucktes Hinweisschild, das ich jetzt mal von außen mir anschauen werde, mit der Aufschrift: Es wird getrödelt, wo Karlsgarten-Ecke, Wissmannstraße im Lokal Wissmannhöhe, wann am 4.11.2007 ab 12 Uhr Nachbarn trödeln mit Nachbarn und hoffentlich vielen Besuchern. Ja, ansonsten außer etwas Kleinmüll und großen Mengen Laub. Hier keine besonderen Vorkommnisse. Na hol.